Pass auf, ich zitiere. Ja. Es ist gut, dass wir den Wegweiser dorthin gebracht haben, wo er jenseits aller Belange dieser Welt steht. Möge unsere liebe Frau, die Königin der Engel, darüber wachen. Und hier, etwas weiter unten, als er sich verabschiedet, ich wünsche dir Frieden, Rosalia, und dem alten Ding, das wir endlich losgeworden sind, ebenfalls. Oh. Es hat unserer Familie schon zu lange viel Mühe bereitet. Hm. Ja, was hältst du davon? Dieses Schreiben erweckt den Anschein, dass es wirklich eine Schatzkarte gibt. Ja, Devakas Nachkommen hatten sie. Und wenn du mich fragst, ist Professor Matthewson tatsächlich einer Sensation auf der Spur. Und deswegen werde ich jetzt sofort weitere Recherchen anstellen. Im Internet? Ja, nicht im Internet. Im Archiv der Universität, aus der der Professor die Unterlagen geliehen hat. Ach. Dort kann ich hoffentlich mehr erfahren. Zum Beispiel, woher kommen sie eigentlich? Wie ist die Uni in den Besitz der Briefe gelangt? Das wär doch fantastisch, wenn ich auf diesem Weg eine Spur zu weiteren Unterlagen finde. Ein genialer Einfall, Bob. Ja, das sehe ich auch so. Die Uni hat noch bis zum frühen Abend geöffnet. Am besten mache ich mich gleich auf den Weg, oder? Einverstanden. Ich bleibe in der Zentrale und warte auf das Eintreffen von Peter und Barbara. Okay. Bis dahin werde ich mich ebenfalls ans Durchforsten der Dokumente machen. Ja, das hört sich gut an. Viel Erfolg, Justus. Ja, den wünsche ich uns beiden. Viel Erfolg! Blackie.